Hier ist das Hörspiel-Talk-Radio mit deinen Nachrichten. Ein Comeback, über das sich viele Kassettenkinder freuen dürften. Die Zeitmaschine von Maritim kehrt zurück. Alle drei Teile erscheinen auf CD. Erscheinungstermin ist laut pop.de der 10. Dezember. Auch die Entdeckung des Tutt-Elch Amun wird neu veröffentlicht. Die Zeitmaschine wird Anfang nächsten Jahres auch noch einmal auf Kassette aufgelegt. Neuigkeiten gibt es auch von den drei Detektiven aus Rocky Beach. Die drei Fragezeichen Live-Tour bekommt nächstes Jahr Zusatzshows in Nürnberg, Berlin, Bremen und Köln. Wegen Corona gilt 2G. Das kann sich bis dahin aber wieder ändern. Tickets für das Live-Hörspiel Die drei Fragezeichen und Der dunkle Taipan gibt es schon online. Contendo Media feiert ein Jubiläum, nämlich Hörspiel Nummer 200, Die drei Senioren der Rosa Löwe. Auf Instagram heißt es von Contendo Media: Vor 12 Jahren haben wir mit einer Jugendkrimiserie losgelegt. Da sei es nur passend, dass sich bei der mittlerweile 200. Veröffentlichung alles um drei ehemalige Jugenddetektive dreht. Glückwunsch an den Hörspielgrusel, das Forum feiert 16. Geburtstag. Der Podcast Talker Lounge hat die Vorweihnachtszeit eingeläutet und natürlich gibt es dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Ausschnitt aus einem Hörspiel. Wer es richtig erkennt, bekommt Punkte und hat Chancen auf viele tolle Preise. Alle Infos gibt es auf www.talker-lounge.de. Auch was Neues gibt's bei uns hier im Hörspiel-Talk-Radio, nämlich die neue Produktion von Wolfie Office, Blaues Herz Teil 1. Hört ihr immer am Samstagabend. Aber natürlich könnt ihr das Hörspiel auch auf CD kaufen, downloaden oder streamen.